durch Wald, ich geh durch Wein. Sagt er sich, so muss das sein. Auf allen meinen weiten Reisen werde ich die Welt vereisen. Es gibt keinen Halt. Du weißt genau, ich komme bald. Wenn Stürme über Dächer fliegen, spende ich euch meinen Segen. Wenn Stürme über Dächer